Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah, ala alihi ve sahbihi ve men wala. Wir haben al-mas'h al-khuffayn durchgenommen, kommen jetzt zu nawaqidul wudu. Also zu den Faktoren, die den Wudu ungültig machen. Diejenigen Dinge, durch die der Wudu ungültig wird, nennt man Mufsidat al-Wudu oder Nawaqidu al-Wudu. Damit sind alle Dinge gemeint, die entweder zum kleinen oder großen Hadath führen. Nochmal, wir haben al-Hadath. Was war al-Hadath? Zustand der Unreinheit. Also das ist ein Zustand des Körpers, der daran hindert, Gottesdienste auszuführen, die Reinheit voraussetzen. Und diesen Zustand der Unreinheit, Al-Hadath, unterteilen wir in wie viele Teile? Großer Zustand, Hadath Akbar und kleiner Zustand. Das heißt jetzt, alles was zu diesem großen oder kleinen Zustand der Unreinheit führt, macht den Wudu ungültig, zerstört den Wudu. Wenn man Gründe hatte für den großen Zustand, man ist jetzt in den großen Zustand der Unreinheit, wie kann ich diesen Zustand aufheben? Russl. Und den kleinen Zustand? Durch Wudu. Sehr schön. Kommen wir nun zu den Gründen. Das heißt ja, es ist gleichgültig, ob man eine solche Handlung einmal oder mehrmals begangen hat. Welche Handlung denn? Ob man jetzt einmal auf der Toilette war oder fünfmal auf der Toilette war, man muss dann wie viel Mal Wudu machen? Einmal. Alhamdulillah. In beiden Fällen muss man den Wudu nur einmal vollziehen, um Mutawaddi zu sein. Was ist Mutawaddi? Also man hat Wudu. Ein Mensch, der Wudu hat, heißt Mutawaddi. Ein Mensch, der Tauhid verinnerlicht, heißt Muwahhid. Ein Mensch, der den Islam als Religion hat, heißt Muslim. Also einer, der Wudu hat, heißt Mutawaddi. Erstens Ausscheidungen des Afters und Geschlechtsteils und wer an Inkontinenz leidet. Das heißt, der Austritt von Urin oder von Kot, also von Exkrementen, führt zur Ungültigkeit des Wudu. Allah Azza wa Jal sagt, أو جاء أحد منكم من الغائط. Befindet oder einer von euch von der Notdurft, also oder einer von euch von der Notdurft zurückkommt. Das heißt, Al-Ra'it ist eigentlich der Ort, an dem die Notdurft verrichtet wird. Aber man nennt diese Notdurft an sich, also diese Ausscheidungen meine ich, nennt man auch Al-Ra'it. Und das, da herrscht ein Konsens. Wir sehen jetzt noch einige andere Formen. Also wie gesagt, Urin zum Beispiel ist eine Form und wir sehen noch andere. Durch Ausfluss der Vagina ist der Wudu ebenfalls ungültig. Dies ist die richtigere Ansicht. Das bedeutet, die Regel lautet, alles was vom Geschlechtsteil oder vom After austritt, führt zur Ungültigkeit des Wudu. Egal was es ist. Jetzt kommen wir zu einem Fall, und zwar Salasul Baul. Oder auch Rih zum Beispiel. Das heißt, Inkontinenz, und zwar, dazu gehört auch zum Beispiel, wer sehr oft Luft ablässt, aus Krankheitsgründen, oder Urin. Ja, diese Schließmuskeln, oder wie man die auch nennt, sind nicht effektiv genug oder sind nicht gesund, und deswegen tropft immer wieder etwas. Was macht dieser jetzt? Solche Menschen haben das gleiche Urteil wie Frauen im Wochenfluss. Die Blutarten der Frauen sind ja drei, entweder Menstruation, Wochenfluss oder Wochenbett. Also das heißt, entweder die Periode oder nach der Geburt oder ohne Grund. Und dieses ohne Grund nennt man Istihara. Und diese Frau muss was machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es erklärt hat. Sie muss zu jeder Gebetszeit einen neuen Wudu nehmen. Nicht zu jedem Gebet. Ist klar? Das heißt, stellen wir uns vor, eine Frau oder jetzt in diesem Fall ein Mann, der immer wieder Tropfen vom Urin ablässt, hat jetzt Wudu gemacht zum Dhuhr-Gebet. Ja, jetzt hat er die Sunna gebetet. 2 Raka'a von mir aus. So, jetzt merkt er oder sie, es ist wieder etwas ausgetreten. Muss er jetzt wieder Wudu machen? Nein, er muss nicht Wudu machen. Er kann jetzt wieder 2 Sunna, wieder 2 Sunna, wieder 2 Sunna und wie viel Sunna er will. 4 sind ja Maximum vor Dhuhr. Dann betet er Dhuhr, dann betet er nach Dhuhr, wie viel er will. Wann muss er wieder Wudu machen oder sie? Wenn Asr eingetreten ist. Erst dann. Das heißt, diese Menschen machen Wudu zu jeder Gebetszeit und nicht zu jedem Gebet. Dabei müssen sie natürlich darauf achten, dass ihre Unterwäsche nicht verunreinigt wird. Was heißt? Das heißt, dass sie Einlagen benutzen, sodass diese Einlagen immer von Gebetszeit zu Gebetszeit weggeschmissen werden können und wieder frische Einlagen eingesetzt werden. Harninkontinenz, zum Beispiel eine Krankheit, durch die man sein Urin nicht halten kann. In diesem Fall muss man zu Beginn der Gebetszeit den Urin auswaschen, denn dieser ist Najis, Najis also unrein. Sollte man das Kleidungsstück aber nicht anziehen können, weil es beispielsweise zu kalt ist, muss man dafür sorgen, immer ein Ersatzkleidungsstück bei sich zu haben, denn eine Regel lautet, dass wodurch eine Pflicht erst umgesetzt werden kann, ist ebenso Pflicht. Ma la yatimu al-wajibu illa bihi, fa huwa wajib. Sollte dann während des Salat Urin austreten, betet man trotzdem weiter und das Gebet ist gültig. Sollte man schwer krank sein, auf dem Bett liegen und nicht die Möglichkeit haben, sich umzuziehen und zu reinigen, darf man aufgrund der Notwendigkeit in diesem Zustand beten, ohne den Urin abzuwaschen. Dasselbe gilt für eine Frau, die unter Istihara, Blutung außerhalb der Regelblutung, Grund hierfür kann eine geplatzte Ader sein, oder Ausfluss leidet. Man nennt sie Mustahaba. In heutiger Zeit ist folgende Thematik relevant. Angenommen, jemand kann nicht durch sein Geschlechtsorgan oder nicht durch sein After ausscheiden und man scheidet über einen Blasenkatheter aus. Verliert man in diesem Fall den Wudu nicht, weil die Ausscheidung nicht an dem üblichen Ort geschieht? Weil die Regel lautet ja, alles aus dem Geschlechtsverkehr, aus dem Geschlechtsteil oder aus dem After. Die richtigere Ansicht ist, dass diese neue Öffnung an die Stelle an der alten Öffnung tritt und der Wudu bei einer Ausscheidung ungültig wird. Das heißt, wenn man so einen Katheter hat, jedes Mal, wenn man uriniert hat, dann gilt man als unrein. Wenn in diesem Fall beispielsweise der Urin ständig austritt, muss man sich hinsichtlich des Wudu wie eine Mustahaba verhalten. Kommen wir zum Madhi. Al-Madhi oder Al-Madhyu. Vorsamen oder Lustflüssigkeit. Und diese Flüssigkeit kommt sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und zwar, wenn man Lust empfindet. Und Al-Madhi ist unrein. Al-Madhi ist Najis. Das heißt, aber Al-Madhi, wenn es auf ein Kleidungsstück gekommen ist, braucht man dieses Kleidungsstück nicht zu waschen, sondern man benässt es oder bespritzt es mit etwas Wasser, dann hat sich die Sache erledigt. Ja? Bei Al-Madhi. Und Al-Madhi natürlich führt zu was? Zu welchem groß oder kleinen Zustand der Unreinheit? Klein. Zum kleinen Zustand der Unreinheit. Dabei muss man aber bitte aufpassen, also bei den Männern, dass sie sowohl das Geschlechtsteil als auch den Hodensack waschen. Das beides muss man dann machen, weil das eben die Sunna ist. Man muss also keinen Russel machen nach Al-Madhi. Weil Russel macht man wann? Nach Geschlechtsverkehr oder nach Samenerguss. Dann gibt es Al-Wadi. Al-Wadi, das sind die Nachtropfen. Das sind Tropfen, die entweder aus krankheitsbedingt austreten oder nach erschwerten Arbeiten. Ja, man muss etwas Schweres tragen oder sowas. Das heißt, das sind Tropfen, die nicht normal austreten, sondern nur bei, wie gesagt, Krankheit. Das führt natürlich zu was für einem Zustand? Klein. kleinen Zustand der Unreinheit. Das heißt, wir haben drei Flüssigkeiten, die austreten können. Urin, Madhi und Wadi. Also Baul, Madhi und Wadi. In allen drei Fällen muss man Wudu machen. Sollte Mani austreten, dann reicht Wudu nicht, sondern man muss die Ganzkörperwaschung vollziehen, also Al-Ghusl. Al-Istihada, Blutungen der Frau außerhalb der Regel. Und zwar Al-Istihada, wie gesagt, ist eine Blutung, die nicht die Periode ist und auch nicht nach der Geburt, sondern krankheitsbedingt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Irq, also eine Ader ist vielleicht geplatzt. Hier gibt es einen Hadith, und zwar die Fatima radiallahu anha, litt unter Istihada. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihr, das Menstruationsblut ist bekannterweise schwärzlich. Wenn dies der Fall ist, dann verrichte kein Gebet, Salah. Wenn es anders ist, dann verrichte dein Wudu und dein Salah, denn es handelt sich dann nur um eine verletzte Ader. Das bedeutet, die Frau muss das unterscheiden. Es gibt da, das werden wir inshallah noch sehen, wenn wir über die Blutarten der Frau sehen. Aber allgemein, entweder die Frau hat so viel Wissen und Ahnung, dass sie es anhand der Farbe oder des Geruchs unterscheidet. Ich meine jetzt Periode, Menstruation und Al-Istihada. Dann bleibt sie so lange, betet so lange nicht, solange eben die Blutung, die Periode vorhanden ist, mit deren spezifischen Eigenschaften. Ändert sich die Farbe des Blutes, denn die Istihada, deren Farbe ist so wie jemand, wenn er sich verletzt hat, also ganz normales Blut. Merkt diese Frau, aha, dieses Blut ist viel zu hell, ja, das ist keine Menstruation, sondern das ist Wochenblut, dann muss sie beten und sie darf fasten, also oder muss fasten, wenn im Ramadan das sein sollte. Und der Geschlechtsverkehr ist auch erlaubt. In der Periode, während der Menstruation, ist ja nichts von diesen erlaubt. Dieses Blut ist ebenfalls Najis und führt dazu, dass der Wudu ungültig wird. Doch da es einer Frau, die dauerhaft und oder oft an Istihada leidet, schwer fällt, sich jedes Mal zu reinigen und den Wudu zu erneuern, hat der Gesetzgeber ihr das Leben leicht gemacht. Im Falle von Istihada reinigt die Frau die entsprechende Stelle und vollzieht danach den Wudu. Hiernach darf sie beten, selbst wenn sogar während des Gebetes etwas ausfließen sollte. Sollte sie befürchten, es könnte etwas austreten, so soll sie den Austritt zum Beispiel durch Watte verhindern. Oder einlagen oder sowas. Auf jeden Fall, und die Mustahaba, wie wir gesagt haben, macht Wudu zu jeder Gebetszeit und nicht zu jedem Gebet. Gut. Dann heißt es hier, wenn also trotz der Vorkehrungen Blut austritt, wird dadurch der Wudu nicht ungültig und die Frau darf Gebete verrichten, bis die nächste Gebetszeit eingetroffen ist. Kommen wir zu anderen Sachen, weil was tritt aus dem Menschen aus? Entweder Blut oder Madhi oder Wadi oder Mani oder eben, also bei den Frauen eben dieses Menstruationsblut oder die anderen Blutarten. Was ist jetzt, wenn aber etwas anderes austritt? Das heißt hier Steinchen oder Würmer oder ähnliches. Nach der richtigen Ansicht führt der Austritt von Dingen wie Steinchen oder Würmer aus dem After- oder Geschlechtsorgan an sich nicht zur Annullierung des Wudu. Sehr wohl aber, wenn damit gleichzeitig etwas austritt, das zur Annullierung des Wudu führt, wie Urin, Sperma, Wadi, Madi oder Stuhl. Das bedeutet, zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel Steine haben und also in diesem Harngang, ja, und mit der Zeit kommt dieses Steinchen heraus, das ist natürlich verbunden mit unglaublichen Schmerzen. Auf jeden Fall sollte zum Beispiel so Stücke oder sowas ähnliches dann vom Glied oder vom After austreten, nur dieses Steinchen, dann führt das nicht zur Ungültigkeit des Wudu. Meistens wird es aber wohl sein mit etwas Blut oder mit etwas Urin oder mit etwas Stuhl. Ja. Trotzdem sollte man in solchen Fällen immer auf Nummer sicher gehen und Wudu machen. Wind lassen gehört natürlich auch zu den Nawaqid al-Wudu, also zu den Faktoren, die zur Ungültigkeit des Wudu führen. Hammam ibn Munabbih berichtete, dass er Abu Huraira Folgendes hat sagen hören. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah nimmt eure Gebete nicht an, wenn ihr unrein, also muhdith geworden seid, bis ihr den Wudu vollzieht. Ein Mann aus Hadramaut fragte, was ist mit Hadath, also Unreinheit, gemeint? Abu Huraira, er sagte, einen Wind fahren zu lassen oder ein Geräusch zu hören. Das bedeutet, wenn man Luft ablässt, dann führt es zur Ungültigkeit. Jetzt gibt es natürlich ein Problem bei vielen. Man ist sich nicht sicher. Ja? Ist mein Wudu jetzt ungültig oder nicht? Da gilt die Regel. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Genau, hier im nächsten Hadith. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt wurde danach, er soll das Gebet nicht verlassen, bis er etwas hört oder riecht. Also entweder du bist dir sicher, du hast Luft abgelassen, dann ist ja klar, dann ist dein Wudu ungültig. Oder du bist nicht sicher. Wenn du nicht sicher bist, hast du etwas gehört oder gerochen, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass dein Wudu ungültig ist. Hast du nichts gehört, nichts gerochen, es war nur ein Gefühl und du bist ja nicht, es kann ja auch sein, man hört und riecht es nicht, aber man weiß durch dieses Gefühl, man hat Luft abgelassen, dann ist die Sache klar. Da musst du Wudu neu machen. Aber nee, es ist nicht klar und ich rieche und höre auch nichts. Dann gilt was? Du bist rein. Du musst dein Wudu nicht erneuern. Während des Gebets lässt man sich nicht vom Shaitan beeinflussen, der nämlich versucht, einen zweifeln zu lassen. Wenn man also befürchtet, es könnte Wind ausgetreten sein, verlässt man das Gebet erst, wenn man etwas riechen oder hören sollte. Außer du bist dir sicher. Ja, also nicht, dass jemand denkt, aha, selbst wenn ich mir 100% sicher bin, aber ich höre oder rieche nichts, dann kann ich weiterbeten. Natürlich nicht. Es geht hier nur beim Zweifeln. Diese Angelegenheit gilt auch außerhalb des Gebets. Welche Angelegenheit? Also, dass man Wudu hat oder nicht. Die Frage bezieht sich auf das Gebet, da in dieser Zeit solche Zweifel besonders häufig auftreten. Und hier muss man etwas, es gibt sehr viele, die haben diese Waswasa, oder Waswas, wie einige sagen. Und wie behandle ich das? Wenn das erste Mal passiert, ach, ich weiß nicht, habe ich Wudu oder nicht, dann verfährt man nach dieser Regel. Passiert es das zweite Mal, verfährt man nach dieser Regel. Ist das permanent bei jedem Wudu? Habe ich noch Wudu? Habe ich kein Wudu? Ist das Gebet richtig? Ist das Gebet nicht richtig? Und so weiter und so fort. Wird es zu einer Einflüsterung, dann ist die Regel, ignorieren, du hast dein Wudu. Ist das klar? Und dann wird diese Einflüsterung vergehen. Also nicht zu Beginn, wenn das einmal, zweimal passiert, natürlich bitteschön nach dieser Regel. Aber stell dir mal vor, das geht jetzt die letzten 3 Monate schon so. Und jeder Wudu, den ich mache, am Ende weiß ich nicht, ist was passiert oder nicht. Oder sobald ich mit dem Verrichten der Notdurft fertig bin, gab es noch Tropfen oder nicht. Und so weiter und so fort. Wenn das erste, zweite, dritte Mal, vierte, fünfte Mal passiert, okay, du guckst, kontrollierst und im Notfall erneuerst du dein Wudu. Passiert das ständig, dann einfach wegschmeißen diese Gedanken. Und du hast dein Wudu, dann wird dich Shaitan in Ruhe lassen, weil bringt dir nichts mehr, dieses Einflüstern bei dir, weil du sagst ihm, kannst einflüstern bis übermorgen, ich mache keinen neuen Wudu. Ja? Und damit überwältigst du ihn. Der Wind, der aus dem After austritt, ist nicht Najis. Ja, was soll diese Info? Weil was wäre, wenn er Najis wäre? Dann bitteschön, dann darfst du immer 3 Hosen mitnehmen. Ja? Und du müsstest dann jedes Mal deine Hose wechseln. Und es gibt eine Sekte, die nennt sich Al-Ibadiyya. Und die haben diese Aussage. Die sagen, wenn ein Wind austritt, muss man die Hose wechseln. Wie die dann das Leben so leben, ist eine andere Sache. Blut. Blut ist unrein. Und zwar, außer es tritt in geringen Mengen aus. ein bisschen Nasenbluten, ein bisschen Blut am Finger, das macht nichts, aber sollte es viel sein. Jetzt, was bedeutet viel? Da sind sich die Gelehrten nicht einig. Einige Gelehrte sagen, wie die Kniescheibe eines Kamels. Die Kniescheibe eines Kamels, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß, ja. Wenn so viel Blut vorhanden ist, das ist viel. Wenn weniger, dann ist es nicht viel. Das heißt, man schätzt das, wenn, wie gesagt, wenn du Nasenbluten hast und es reicht ein Stück Tempo und dann hört es auf, dann ist das nicht viel. Oder du hast Blut etwas so ein bisschen an einem Pflaster, dann ist das nicht viel. Aber wenn das Nasenbluten nicht aufhört, ja, dann bitte so schnell wie möglich zum Krankenhaus, ja. Und dann muss man el-Wudu wiederholen. Es heißt ja, manche Gelehrte sind grundsätzlich der Ansicht, dass alles, was aus dem Körper austritt und Najis ist, zur Annullierung des Wudu führt. Wenn man also durch einen chirurgischen Eingriff Stuhl entfernt, würde es Wudu ungültig machen. Oder wäre der Wudu ungültig. Doch richtigerweise ist dies nur der Fall, wenn die Najasa aus der Stelle austritt, von wo sie normalerweise austritt. Als Beleg wird hier der gleichfolgende Hadith von Abbad ibn Bishr angeführt. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob Blut den Wudu ungültig macht. Manche Gelehrte vertreten die Ansicht, dass man den Wudu erneuern muss, wenn man viel geblutet hat. Viel bedeutet, dass der Durchschnittsmensch die Menge als viel empfindet. Richtiger ist allerdings, dass das Bluten den Wudu nicht beeinträchtigt. Der Beweis, dass der Wudu durch Bluten ungültig wird, muss von denjenigen erbracht werden, die diese Ansicht vertreten. Also es gibt keinen Beweis. Vielmehr weist folgender Hadith sogar auf das Gegenteil hin. Jabir sagte, wir sind mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam hinausgezogen. Er meint den Feldzug Dhatur Riqa. Und einer von uns tötete die Frau eines Götzendieners. Dieser schwor dann, er würde nicht aufgeben, bis er das Blut eines der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam fließen sieht. Er ging dann hinaus, um dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Als der Prophet alaihi wasallam sich an einer Stelle niederließ, sagte er, wer hält für uns Ausschau? Daraufhin erklärten sich ein Mann von den Muhajirun, also Ammar ibn Yasir, und ein Mann von den Ansar, Abbad ibn Bishr, bereit. Er sagte zu ihnen beiden, stellt euch am Ende der Bergspalte hin. Als sie am Ende der Bergspalte waren, legte sich der Muhajir hin und der Ansari stand und betete. Dann kam der Mann, dessen Frau umgebracht wurde. Als er den Ansari erkannte, wusste er, dass er Aufsicht hatte und bewarf ihn mit einem Speer, der in seinen Körper eindrang. Dann zog er den Ansari ihn hinaus, er bewarf ihn mit drei Speeren, dann vollzog er den Rukur und Sujud. Danach bekam sein Freund mit, was geschehen war. Als der Götzendiener wusste, dass sie auf ihn aufmerksam geworden waren, floh er. Und als der Muhajir sah, dass der Ansari blutete, sagte er, Subhanallah, warum hast du mir nicht Bescheid gegeben, als er dich das erste Mal bewarf? Er sagte, ich war gerade dabei, eine Sura zu lesen, die ich nicht unterbrechen wollte. Subhanallah. Und in einer anderen Version des Hadiths folgt noch dieser Zusatz. Daraufhin sprach der Gesandte sallallahu alaihi wasallam für die beiden ein Bittgebet. So, und wo ist jetzt der Beleg? Genau, er wurde ja getroffen. Und während er blutet, betet er. Dieser Teil weist deutlich darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von diesem Vorfall wusste. Ja, er hat ja für sie gebetet. Und einige Fuqaha sagen nämlich, dass der Hadith ohne diesen Zusatz kein Beweis dafür sei. Welchen Zusatz? Das Bittgebet. Denn wenn dieser Zusatz nicht da wäre, könnte man was sagen? Könnte man sagen, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mitbekommen und der Sahabi hat selbst die Ansicht vertreten oder er dachte eben, ja, ich kann weiter beten und das wäre ja kein Beleg. Aber da dieser Zusatz vorhanden ist, wissen wir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mitbekommen. So, und was brauchen wir jetzt noch? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht kommentiert hat, bedeutet das, er hat es bestätigt, es ist erlaubt. Gut, das ist also über die Sache mit dem Blut. Wie gesagt, das Wiederholen des Wudu überhaupt, selbst wenn man Wudu hat, ist ja eine Sunna. Das Wiederholen ist ja eine Sunna. Und wie gesagt, einige Gelehrte sagen, Wenn es viel Blut ist, dann muss man Al-Wudu wiederholen. Ansonsten, wenn es wenig Blut ist, dann nicht. Wenn die Najasa anderswo austritt, das haben wir gerade auch erklärt, dann gemeint ist in diesem Fall eine Najasa, die an anderer Stelle als im Geschlechtsorgan und dem After austritt. Dazu gehört auch Blut, worüber aber bereits besprochen wird. Erbrochenes und Eiter. Prinzipiell führt keine Najasa zur Ungültigkeit des Wudu, es sei denn, sie tritt aus dem Geschlechtsorgan oder After aus. Ja? Das heißt, aus dem Mund führt es nicht zum Wudu, außer unter Umständen. Erstens, das erbrochene Essen hat seinen Geruch oder Farbe durch Verdauen verändert. Es wurde quasi verdaut. Zweitens, das Essen hat seine Eigenschaften teilweise verändert. In diesem und im vorigen Fall ist die absolute Mehrheit der Ansicht, dass das erbrochene Najis ist und zum Verlust des Wudu führt. Drittens, das Essen hat sich noch nicht verändert, weil es gerade eben erst eingenommen worden ist. In diesem Fall ist das erbrochene Tahir, also rein, und der Wudu bleibt gültig. Und der Beweis dafür ist der Hadith, das Abu Darda berichtet, radiallahu anh, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sich übergab und danach sein Fasten brach und den Wudu vollzog. Allerdings wenden manche ein, dass die bloße Tatsache, dass der Prophet a.s.w. seinen Wudu erneuert hat, kein Beleg dafür sei, dass er ungültig geworden war. Es besteht die Möglichkeit, dass er es freiwillig nochmal wiederholte. Doch dies widerspricht der offensichtlichen Bedeutung des Hadiths und die Tatsache, dass er sein Fasten unterbrochen hat, hängt offensichtlich mit der Krankheit zusammen und nicht damit, dass das Fasten dadurch durch Erbrechen ungültig wird. Was hierfür spricht, ist auch der folgende Hadith. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet a.s. sagte, wenn das Erbrechen über wen das Erbrechen überkommt, der muss das Fasten nicht nachholen. Wer aber absichtlich erbricht, muss nachholen. Dazu mehr über Asir. Schlafen und Verlieren des Bewusstseins führen auch zur Ungültigkeit des Wudu. Denn Abdullah ibn Umar berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam eines Nachts von Isha-Gebet abgehalten wurde. Er schob es so lange hinaus, bis wir uns in der Moschee hinlegten. Danach wachten wir auf, legten uns wieder hin und wachten wieder auf. Dann kam der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu uns hinaus und sagte, es gibt heute Nacht niemand von den Erdbewohnern, der auf das Gebet wartet, außer euch. Und in einer anderen Version heißt es, dann verlangte er von dem Muezzin die Iqama auszuführen und verrichtete das Gebet. Offensichtlich haben die Sahaba ihren Wudu nicht erneuert, wie im bereits vergangenen Hadith. Wenn man also nur schlummert und mitbekäme, wenn es austrete, bleibt der Wudu gültig. Das heißt, wenn man einfach nur die Augen zumacht, aber nicht im Schlaf versinkt. Wie merkt man das, wenn du die Umgebung mitbekommst? Ja, die Schritte der Menschen, die Gespräche der Menschen, dann schläfst du nicht. Aber wenn du aufwachst und du merkst gar nicht, was passiert ist, dann musst du Wudu machen. Der Beweis für die Unterscheidung, ob man tief geschlafen hat oder nicht, ist folgender Hadith. Anas sagte, die Freunde des Gesandten sallallahu alaihi wasallam pflegten, wenn sie auf das Isha-Gebet warteten und schon den Kopf auf die Brust senken ließen, zu beten, ohne den Wudu zu erneuern. In dieselbe Kategorie wie Bewusstseinsverlust gehört das Verlieren des Verstandes. Das heißt, wenn eine Person geistig behindert geworden ist oder durch Alkohol betrunken wird und nicht mehr bemerken würde, wenn er den Wudu verlieren würde, Gott bewahre. Wenn man sein Bewusstsein durch Ohnmacht oder Verrücktheit verliert, soll man sogar den Rüssel vollziehen, da der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dies getan hat und sogar mehrmals. Jedes Mal, als er aufwachte, vollzog er den Rüssel. Die bloße Durchführung weist aber nicht darauf hin, dass es wajib, also Pflicht ist. Dann machen wir inshallah das nächste Mal weiter mit dem nächsten Kapitel. Wa sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.